Juristisches Glatteil. Sie scheißen auf euch, sie verachten euch, sie verhöhnen euch, sie verlachen euch. Verfassungsschutz ist gleich Übersetzung, ist gleich Stasi. Meine Frage lautet also, lügen Sie bewusst oder haben Sie nicht recherchiert? Oh! Hallo liebe Freunde, in diesem Video werde ich danach der Frage nachgehen, ob es sich bei Extinction Rebellion um ein Mind-Control-Experiment des schiefen Staates, namentlich des britischen Verteidigungsministeriums, handelt. Wer es noch nicht gesehen hat, man sollte unbedingt über mein Video über die okkulten Hintergründe der Klimabewegung sich anschauen. Da sagen ja dann manche, die meisten meiner Zuschauer nicht, aber die Kritik daran ist, ja, Symbole, da kann man alles Mögliche rein interpretieren. Ich habe natürlich entsprechende Verbindungen auch zu den entsprechenden Personen aufgezeigt. Aber hier werde ich noch viel, viel tiefer gehen, nämlich tief in die Stammbäume der agierenden Personen. Und wer nach diesem Video das noch leugnet, was ich hier sage, ist entweder Teil der Kabale oder ein Trottel. Man kann es immer schlecht unterscheiden. Also, wie bin ich drauf gekommen? Es gab da einen Bericht am 14.10. in der Bild-Zeitung darüber, dass die Extinction Rebellion-Chefin Gail Bradbrook, einen Luxusurlaub in Costa Rica gemacht hat, und zwar in einem Drogenresort. Und sie hat auch mal der Daily Mail gesagt, dass der Konsum von psychedelischen Drogen und tiefe Gebete sie zum Extinction Rebellion Protest inspiriert hätten. Und wir sehen ja auch, haben ja auch die Bilder gesehen von Leuten, die da zumindest den Eindruck machen, als ob sie auf Drogen wären, ja, und da so rumtanzen und so. Und ja, und wie es der Zufall so will, habe ich mich mit dem Thema schon länger beschäftigt, und da sind bei mir alle Alarmglocken oder haben alle Alarmglocken geschrillt. Dann gibt es einen Artikel in der Neuen Solidarität, ich glaube, das ist eine linke Zeitung, und da wird man dann konkreter. Da gab es nämlich, also diese Gail Bradbrook war auf der 5. internationalen Konferenz über psychedelisches Bewusstsein der Organisation Breaking Convention, und an der nahmen 1500 Akademiker, Schamanen, Psychonauten und Journalisten teil. Also ein Riesending. Sie selber wird da zitiert: Ich bin auf jeden Fall für die psychedelische Wissenschaft. Ich finde sie fantastisch, und man müsse eben Psychedelika richtig anwenden. Und da geht es dann vor allem um, oder unter anderem um Ayahuasca. Auch eine Droge, die in alternativen Kreisen sehr beliebt ist, auch in anarchistischen. Wir kommen da gleich dazu. Der Mitbegründer der Konferenz, Dr. David Luke, erklärte: Die Klima- und Umweltkrise ist eine Frage des Bewusstseins, unserer Einstellung und Verhaltensweisen. Daher könnten Psychedelika helfen. Jetzt kommt's. Luke ist Berater der Beckley Foundation, deren Berater der verstorbene Entdecker des LSD, Dr. Albert Hoffmann, war. LSD übrigens eines der Lieblingsthemen, also Albert Hoffmann, eines der Lieblingsthemen von Matthias Bröckers, also einer der Klimabetrüger aus der Wahrheitsbewegung. So. Und diese Beckley Foundation ist natürlich, haben wir uns natürlich angeschaut. Zuerst mal die Gail Bradbrook selber studiert molekulare Biophysik. Das ist schon mal interessant. Aber wir gehen jetzt mal in die Beckley Foundation. Die ist am interessantesten. Und zwar haben wir hier die Direktorin Amanda Fielding. die natürlich auch pro menschengemachten Klimawandel ist. Und die ist Countess of Venice. Also eine Countess. Die haben wir uns jetzt mal genauer angeschaut. Also die ganze Beckley Foundation kümmert sich ganz offiziell um Ayahuasca, LSD und so weiter und die positiven Effekte. Das ist offiziell deren Thema und die sind natürlich auch bei der UN registriert. Als NGO. Ja, als Charitable Trust. So. Diese Amanda Fielding, die hat einen sehr interessanten Stammbaum. Und den haben wir uns mal genauer angeschaut. Es wird etwas kompliziert, deswegen haben wir das Dokument dazu, werde ich auf Telegram hochladen. Um es vorwegzunehmen, es gibt eine Verbindung zu Amanda Fielding zu John Dee. Also wir haben diesen ganzen, die ganzen Abstammungen, wir blenden auch den Stammbaum ein, ist also Hochadel und den kann man zurückführen bis auf John Dee. Also die männliche Linie des Hauses Dinne wurde über den Bruder von Nestfertsch Rüß weitergeführt. Und dieser hat einen Sohn, der Rühn an Gruffydd, der in Llandello in Wales bestattet wurde. Llandello, Carmarthenshire in Wales, ist ein ganz kleiner Ort von nur 1800 Einwohnern. Und dort besitzt der Mitbegründer von Extinction Rebellion, zufälligerweise Roger Hallam, eine Farm. Und diese Linie von diesen Rüs führt über männliche Nachkommen direkt bis zu John Dee. Wir zeigen das alles auf. Das war mein Verdacht und der Lars, vielen Dank, hat den dann bestätigt, indem er die ganze Genealogie durchgesucht hat. Der hat auch das Dokument erstellt, das ihr gerade seht. Und diese Amanda Fielding ist ja eben auch zusammen mit Gail Bradbrook aufgetreten auf dieser Konferenz, diesem psychedelischen Bewusstseinskongress. Und interessant, der Mythos um den Magier Merlin wurde ebenfalls stark in Wales verbreitet, hat eventuell da sogar seinen Ursprung. Hierauf weist der Ursprung des Namens hin, dieser wurde vom walisischen Myrdin abgeleitet. Ein Teil der Merlin-Saga spielt sich in Carmarthen ab. Der Name dieser Hafenstadt leitet sich von Merlins Festung ab. Carmarthen liegt ebenfalls in der Grafschaft Carmarthenshire, in dem das Adelsgeschlecht Dinevr ihren Sitz hatte und Roger Hallam von Extinction Rebellion seine Farm besitzt. Bei Merlin sind wir schon ganz stark auf der Spur. Nämlich, wer ist John Dee? Und das ist diese Verbindung, die mir eingefallen ist, die wir dann nachrecherchiert haben. Das war ein Magier. Laut Wikipedia ein Astrologe und ein okkulter Philosoph und ein Berater von Queen Elizabeth I. Und die ganzen Geheimgesellschaften, für die ist das sozusagen der Obermagier. Es gibt auch einige, die behauptet haben, seine Wiedergeburt zu sein und so weiter. Könnt ihr euch mal damit beschäftigen. Und natürlich hat sich auch Aleister Crowley damit beschäftigt. Und zwar eine dieser magischen Philosophien, die er vertreten hat, ist die Enochian Magic, also die Magie, die man aus dem Buch Enoch ableiten kann. So. Und auf der Wikipedia-Seite, ich musste dazu nicht suchen, ist eine Rekonstruktion des heiligen Tisches zu sehen, der von John Dee bei der Enoch-Magie verwendet wurde. Schaut euch das an. Ja, da haben wir genau das Hexagramm und die beiden ineinander verschobenen Dreiecke, wie bei Extinction Rebellion. So. Und entscheidend, da müssen wir nochmal zurück, mit wem arbeitet Ja, genau. Mit wem arbeitet die zusammen, die Fielding? Ja, also in Kollaboration mit Amanda Fielding und der Beckley Foundation hat ein gewisser David Nutt sich mit den Effekten von psychedelischen Substanzen auf zum Beispiel auf die Blutzirkulation beschäftigt. Und dieser David Nutt ist Präsident des European College of Neuropsychopharmakologie unter anderem. Also nicht irgendeiner, sondern Professor in Bristol und so weiter. Im Komitee der Sicherheit von Medizin. Also High Ranking Member. Und arbeitet mit dieser Fielding zusammen. Und was ist dieser David Nutt noch gewesen? Einmal Berater des Gesundheitsministeriums und des Home Office, weiß nicht, ob das sowas wie Homeland Security ist, blablabla. Ah ja, genau. Eine Abteilung, die für Einwanderung, Sicherheit und Law and Order zuständig ist. Also das ist sowas wie Homeland Security, die ist für Einwanderung zuständig und arbeitete fürs Verteidigungsministerium. Hier erinnern wir uns dran, LSD wurde damals eingesetzt bei dem MK-Ultra-Programm. Die ganze Hippie-Bewegung wurde, da gibt es ja die, hier Laurel Canyon, die Verbindung, dann Timothy Leary, also der auch wiederum im MK-Ultra Verbindung zum MK-Ultra-Projekt hat. Also LSD wurde eingesetzt, um die 68er-Generation zu erzeugen. Darüber gibt es genug Literatur, ich habe auch schon was drüber gemacht. Und diese ganzen Musiker waren dann auch Söhne und Töchter, oft von Militärangehörigen, ja, also The Doors und so weiter, kann man alles. Es gibt ein super Buch drüber und ein Video von dem Frank Stoner. Und jetzt wiederholen sie das Ganze, aber natürlich ist man technologisch schon wesentlich weiter. Also wir haben eine eindeutige Verbindung zum Verteidigungsministerium von Extinction Rebellion und wir haben eine Verbindung zurück zu den okkulten Familien. Und natürlich die bekannteste Verbindung vom Militär zu diesen okkulten Bewegungen ist der Tempel von Seth, wo Michael Aquino, der sich getrennt hat von Anton LaVey's Church of Satan, hat dann den Temple of Seth gegründet. Michael Aquino ist ganz offiziell ein in der amerikanischen Armee gewesen und wurde nie ausgeschlossen. Ja? Also auf Wikipedia ist es etwas dünn, was da über ihm steht, aber da wird es zumindest nicht geleugnet, dass er im Militär war. Ich glaube, Colonel oder Leutnant oder sogar noch höher. Der wurde nie ausgeschlossen aus dem Militär, klar, weil der einfach fürs Militär diese Mind-Control-Experimente mit LSD und so weiter durchgeführt hat. Und was vielleicht auch für euch interessant ist, dieses Hexagramm wird ja auch das Siegel von Salomon genannt. Salomon, die Errichtung von Salomons Tempel ist das Ziel der Freimaurer, also aus der Bibel. Und da gibt es natürlich auch entsprechende magische Bücher darunter, unter anderem das Buch Lesser Key of Salomon. Das ist also in magischen Kreisen eine Art Bibel. Und worum geht es da? Da geht es darum, wie man Dämonen beschwört. Mit dem Lesser Key of Salomon, also dem Schlüssel Salomons. Und jetzt komme ich gleich full circle. Ja, ich wollte es eigentlich als Ende mir als Gimmick aufheben, aber ich sage es jetzt und fasse dann nochmal zusammen. Auf einer Webseite über die Wirkung von Ayahuasca, also das ist keine Verschwörungswebseite, sondern wie wirkt Ayahuasca? Da steht wörtlich, die Wirkung von, ich kann es aber nicht gescheit aussprechen, Ayahuasca ist eine intensive, starke und umfassende Reise, die etwa 4 bis 6 Stunden dauert. Sie wird oft als eine Vision beschrieben, wie eine traumähnliche Sequenz, zu der Manifestationen von Geistern, Tieren, Göttern, Dämonen und geistigen Helfern zählen können. Das ist offiziell die Wirkung von Ayahuasca. Also jetzt unabhängig davon, ob die sich das dann einbilden oder nicht, man begegnet dort Wesen. Ich kenne auch Leute, die das schon gemacht haben. Man kann da, es ist immer, wenn man nur so wenige Erfahrungen, also Erfahrungswerte damit hat, nicht viel dazu sagen, aber ich sag's aus meiner persönlichen Erfahrung, die Leute, die das gemacht haben, oder manche der Leute, die das gemacht haben und sich für die besonderen guten Gutmenschen halten, habe ich des Öfteren beim Nicht-Gutmenschsein erwischt. Also beim Betrügen, Lügen und sonst was. Möglicherweise hat das was mit der Erfahrung zu tun, möglicherweise auch nicht. Aber gerade eben ist mir da so etwas passiert. Und deswegen habe ich mich mit diesem ganzen Zeug beschäftigt, weil ich gedacht habe, warum sind die Leute, die von sich immer sagen, sie sind die Guten, die Engel und so weiter, warum sind das so knallharte Lügner und Betrüger oft? Und ich habe euch das ja schon mal erzählt, ich habe lange auf Ibiza gelebt. Das ist ja auch die Insel des Lichts und lauter Esoteriker und Licht und Liebe. Und ich habe noch nie so viele egoistische, egozentrische und unehrliche Menschen getroffen wie auf dieser Insel. So, und da ist ja auch, gibt es jede Droge quasi. Ja. Also was wir hier auf jeden Fall haben, ist der militärisch-industrielle Komplex. Wir haben die Drogenversuche. Und der Rest, der ist halt jetzt schwieriger zu begreifen für Neulinge. Diese okkulten Geheimgesellschaften betreiben Magie. Ob man jetzt daran glaubt oder nicht, das ist irrelevant. Ja? Also ob jetzt zum Beispiel die Droge einen halt nur einbilden, dass man Dämonen sieht oder ob man wirklich Dämonen sieht, das will ich hier nicht besprechen. Aber wir haben ja jetzt hier die eindeutige Verbindung zur Extinction Rebellion und das, was sie machen, ist es gut oder ist es böse? Nein, es ist böse. Die glauben aber, es ist gut, was sie da machen. Also ob man jetzt dann sagen will, die sind von Dämonen besessen oder von ihren inneren Dämonen besessen, will ich jetzt hier mal außen vor lassen. Ich kann ja nichts dafür, das ist nicht so, wie das offiziell beschrieben wird. Aber es passt natürlich wie die Faust aufs Auge. Die glaubt ja jetzt, die ich da zitiert habe, sie tut irgendwas Gutes und will das sogar fördern, dass die Leute Drogen nehmen. Und sie glaubt jetzt, sie rettet den Planeten. In Wirklichkeit zerstört sie den Planeten. Also man weiß jetzt nicht, ob ihr das bewusst ist. Aber denjenigen, die ihre Ahnenreihe oft schon die zurückführen, also aus, wie ich es ja schon oft nachgewiesen habe, bei Greta Thunberg die Freimaurerverbindungen, dann hier jetzt die Verbindungen zu John Dee, dem Magier, auf den sich alle okkulten oder viele okkulte Sekten beziehen, eine direkte familiäre Verbindung. Ja, natürlich wissen die, was sie da machen. Das ist ja klar. Und ob das jetzt Mind-Control-Techniken sind, MK-Ultra ist ja nur eine Übersetzung von uralten Mind-Control-Techniken aus Ägypten. Da gibt es das Buch der Toten und so weiter. Das sind mehrere tausend Jahre alte Mind-Control-Techniken, die in MK-Ultra nur verwissenschaftlicht wurden mit den neuesten Methoden. Da gibt es auch ein interessantes neues Buch, habe ich gepostet schon auf Telegram. Wahrscheinlich werde ich den auch bald interviewen. Wie man das halt immer mehr verfeinert hat mit MK-Ultra und der Zusammenhang mit den satanischen Sekten. Und ich werde mir wahrscheinlich demnächst auch diejenigen vornehmen, die das leugnen, dass es das gibt. Weil da muss man sich fragen, wie kann man das leugnen bei der Beweislage, dass es diese satanischen okkulten Sekten gibt, die Kinder missbrauchen. Gibt es einige in der Szene, die das leugnen. Ja. Ich weiß, dass das natürlich für Neulinge alles unglaublich klingt, aber das ist ja alles, sind ja alles Mainstream-Quellen, die ich jetzt zitiert habe. Und die Genealogie, die ist aus dem Stammbaum abgeleitet, den man auf Wikipedia findet. Also wir haben es hier, die Antwort auf die Frage ist klar, die ich in der Überschrift stellen werde, es ist ein MK-Ultra-Mind-Control-Experiment mittels Drogen, betrieben von Leuten, die seit Jahrhunderten daran beteiligt sind, an okkulten Techniken. Und dann noch zu sagen, das ist Zufall, wenn wir da das Hexagramm draus machen können aus dem Zeichen. Und wenn die alle rumlaufen wie Dämonen. Und einer, mein Lieblingsfreund Pohlmann, glaube ich, soll gesagt haben, ja, das ist ja kreative Kostüme. Ja, genau. Selbst ein Blinder sieht, dass das okkulte Kostüme sind. Aber selbst wenn man das nicht sieht, jetzt habe ich es nachgewiesen, wie sich jemand, der sich mit Alien beschäftigt, das leugnen kann, das ist atemberaubend. Ja. Also man kann es immer, wenn man halt Erfahrung hat mit diesem ganzen Scheiß, weil man es recherchiert hat, ich habe das sofort gesehen an der Symbolik. Aber jetzt haben wir auch noch den direkten Nachweis über die Ahnenlinien. Aber das wird einen Verschwörungsleugner nicht überzeugen, weil er die Fakten nicht interessieren. Ich kann da nichts machen. Teilt dieses Video, teilt meine Videos öfters. Es ist, wie ich es gesagt habe, im Vormonat hatte ich 1,4 Millionen Abrufe. Das ist drastisch zurückgegangen, weil ich noch mehr geshadowbanned bin. Also müsst ihr es noch mehr teilen, damit die Leute auch das sehen. Diese Videos hätten ohne mein Shadowbanning locker 1 Million Abrufe. Früher hatte ich 500.000 bei unter 10.000. Dann hätten wir auch eine andere Welt und genau deswegen zensieren sie und nur ihr könnt was dagegen tun.